Kapitel 11. Links sitzt eine Gruppe japanischer Touristen. Die Japaner sind still und schüchtern. Sie sehen sich die Fotos an der Wand an. Die Fotos zeigen Studenten mit Bierkrügen. Auf den Fotos stehen Jahreszahlen. 1921, 1905, 1890. Die Japaner fotografieren die Fotos. Kapitel 12. Hallo, Vera. Das ist Marco. Marco ist ein smarter Typ. Er ist groß, sportlich und trägt teure Kleidung. Marco studiert internationale Ökonomie. Kapitel 13. Hallo Marco, wie geht's? Gut, setz dich. Vera setzt sich an den Tisch. Ein Bier? Fragt der Kellner. Ja, sagt Vera. Kapitel 14. Neben Marco sitzt ein junger Mann. Vera kennt ihn nicht. Er hat lange Haare und einen Bart. Er trägt ein T-Shirt. Das T-Shirt ist alt. Sehr alt. Auf dem T-Shirt steht Pink Floyd. Kapitel 15. Marco sagt, das ist Daniel. Hallo Daniel, ich bin Vera. Hi Vera. Das Bier kommt. Die drei Studenten heben die Gläser. Sie sagen Prost. Sie stoßen an und trinken. Kapitel 16. Marco fragt, Vera, trinkst du nur oder studierst du auch? Na, hör mal, ich habe in 6 Wochen Diplom und ich habe 2 Monate keinen Alkohol getrunken. Na dann, Prost, sagt Marco. Kapitel 17. Marco sagt zu Vera, ich kenne Daniel von der Schule. Sein Vater ist der Boss vom Spielcasino in Baden-Baden. Studierst du auch, Daniel? Fragt Vera. Marco lacht und ruft, Philosophie! Er studiert Philosophie! Ist das nicht unglaublich? Kapitel 18. Warum? Wo ist das Problem? Fragt Vera. Marco sagt, weißt du, ich finde Daniel sehr sympathisch. Er spielt zum Beispiel sehr gut Fußball. Aber Philosophie, was kann man mit Philosophie machen? Jetzt spricht auch Daniel. Er hat eine tiefe, ruhige Stimme. Marco denkt nur ans Geld, sagt er zu Vera. Sein Vater hat das beste Hotel in Baden-Baden. Sehr exklusiv. Sehr international. Es stinkt nach Geld. Kapitel 19. Marco sagt, Geld und Internationalität sind total wichtig. Deshalb studiere ich internationale Ökonomie. Ich möchte bei einer internationalen Company arbeiten, wie Daimler Chrysler. Daimler Chrysler existiert nicht mehr, sagt Daniel. Ja, ja, sagt Marco. Und warum? Sagt Daniel etwas lauter. Weil sie nicht die richtige Philosophie hatten. Kapitel 20. Vera hebt ihr Glas und sagt, ich liebe Diskussionen. Prost! Prost, sagen Marco und Daniel. Das sehen die Amerikaner. Sie heben ihre Gläser und rufen mit amerikanischem Akzent, Prost!